Der Künstler ist die kraftvollste Repräsentation des Kulturbewusstseins eines Volkes. Er ist gewissermaßen Träger dieses Kulturbewusstseins. Im Volke hat er seine Wurzeln und aus diesen Wurzeln zieht er ununterbrochen die starke schöpferische Kraft, die allein ihn zum künstlerischen Schaffen befähigt. Der Staat dagegen hat die Aufgabe, über das organische Wachstum beider Faktoren zu wachen. Er betreibt politische Kulturpflege, und zwar nicht nur im Interesse des Künstlers, sondern vor allem auch im Interesse des Volkes. Er baut gewissermaßen die Brücke, auf der Volk und künstlerische Einzelpersönlichkeit miteinander in Berührung kommen und sich damit auch ergänzen und verständigen können. Das sind im großen Ganzen die Beweggründe, die uns dazu bestimmten, jährlich einmal in einer großen repräsentativen Demonstration das junge deutsche Musikschaffen zu Worte kommen zu lassen. Daraus sind die Musikfesttage, die in diesem Jahre zum zweiten Mal in glanzvollem Rahmen in der alten Kunststadt Düsseldorf abgehalten werden, auch entstanden. Wiederum wendet sich auf dieser Jahrestagung des deutschen Musikschaffens das musikalische Deutschland an die Öffentlichkeit. Und es gibt damit auch mir als dem vom Führer für die deutsche Kunst berufenen Treuhänder der Staatsführung die willkommene Gelegenheit, vor dieser breitesten Öffentlichkeit einen umfassenden Rechenschaftsbericht über das deutsche Musikleben im Allgemeinen und seine Leistungen im Speziellen abzulegen. Die Musikfesttage des vergangenen Jahres haben schon einen starken Widerhall in der breitesten Öffentlichkeit gefunden, denn sie stellten in ihrer Anlage und ihrer gesamten Konstruktion eine einmalige, eben nur im Musikland Deutschland mögliche Erscheinung dar. Seit den Musikfesttagen im vergangenen Jahre hat sich im Raume unserer politischen Geschichte ein Geschehen angebahnt und abgespielt, das von wahrhaft historischer Bedeutung ist. Das konnte natürlich auch nicht ohne starke Rückwirkung auf die Musik selbst bleiben. Wir haben einen umfangreichen Zuwachs an musikalischem Kulturbesitz, der zwar schon seit jeher zu unserem Volkstum gehörte, nun auch praktisch in den Reichsbesitz übernommen. Jetzt gehören die großen deutschen Meister vom Range eines Gluck, Haydn, Mozart, Schubert, Hugo Wolf und Bruckner auch rein äußerlich zu uns. Sie gehören unbestritten zur Größe des Reiches und zur Kultur unseres Volkes.